بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، machen wir weiter in unserer Unterrichtsreihe 200 Fragen und Antworten in der Aqida. Heute die 46. Frage: Was ist der große Schirk? Was ist unter Schirkul Akbar, der dich aus der Religion schmeißt, zu verstehen? Und die Übersetzung ist hier einigermaßen okay, deswegen werde ich da nicht viel hin und her switchen. Er sagt, das Annehmen der Diener eines Partners neben Allahs, er macht ihn gleich dem Herrn der Welten. Ihn liebt er wie mit der Liebe zu Allah und ihn fürchtet er wie er Allah subhanahu wa ta'ala fürchtet und er sucht Zuflucht bei ihm und bittet ihn und hat Angst vor ihm und hofft auf ihn, begehrt und vertraut ihm oder gehorcht ihm durch Ungehorsam gegenüber Allah und erfolgt ihm gegen Zufriedenheit von Allah. Also ganz einfach gesagt, dieser Schirk, großer Schirk ist, wenn du jemanden so anbetest, wie du Allah anbeten solltest. Wenn du jemanden liebst, wie du Allah lieben solltest. Wenn du vor etwas oder jemandem Angst hast, dich fürchtest, so wie du Allah subhanahu wa ta'ala Angst hast und dich fürchtest. Wenn du auf ihn hoffst, wie du auf Allah subhanahu wa ta'ala hoffen würdest. Wenn du auf ihn vertraust, wie du auf Allah subhanahu wa ta'ala vertrauen würdest. Oder gar noch schlimmer, wenn du ihm gehorsam bist, indem du ungehorsam gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala bist. Also zum Beispiel Allah subhanahu wa ta'ala, wir machen mal ein ganz extremes Beispiel. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, ess kein Schweinefleisch und der Herr, dem du folgst, sagt, ess Schweinefleisch und du ess Schweinefleisch. Ja, jetzt hier würden gleich alle aufspringen, nein, a'udhu billah, keiner würde so etwas sagen. Doch, die machen das nur versteckt. Deswegen, alles, was du Allah subhanahu wa ta'ala gleichsetzt, jede Sache, sei es eine Dattel, eine Wasserflasche, eine Figur, ein Tier oder Menschen, ob lebendig oder tot, alles was du Allah subhanahu wa ta'ala gleichgesetzt, egal was es ist, das ist ein großer Schirk. Das ist etwas, was dich aus der Religion rausschmeißt. Denn nur Allah subhanahu wa ta'ala alleine darf so angebetet werden, darf so geliebt werden, darf so gefürchtet werden, darf so auf ihn vertraut werden. Und nur Allah subhanahu wa ta'ala gebührt die vollständige Gehorsamkeit. Subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala sagt sogar, geht mit euren Eltern auf die beste Art und Weise um. Behandelt sie gut. Aber wenn sie dir befehlen, Allah etwas beizugesellen, dann gehorch ihnen nicht. Die Rechte der Eltern werden im Koran sehr groß angepriesen. Schon so, dass es richtig hart wird. Aber trotzdem sagt Allah subhanahu wa ta'ala, aber wenn sie euch anpreisen, Allah etwas beizugesellen, dann folgt ihr nicht. Denn der Gehorsam zu Allah subhanahu wa ta'ala ist wichtiger. Deswegen besteht kein Gehorsam zu der Schöpfung, wenn darin Ungehorsamkeit zum Schöpfer bestehen würde. Und das ist in allen Angelegenheiten, das ist eine Grundlage, die kann man auf alles anwenden. Das ist ziemlich simpel eigentlich. Manchmal versuchen die Leute das viel schwerer zu erklären, als das ist. Aber ich denke, die Sachlage ist klar. Und er bringt hier sehr viele Beweise für diese Sache. Und der Koran ist voll von diesen Sachen. An erster Stelle, der bekannteste Vers, Allah vergibt gewiss nicht, dass man ihm etwas beigesellt. Doch was außerdem ist, vergibt er, wem er will. Wer Allah etwas beigesellt, der hat fürwahr eine gewaltige Sünde ersonnen. Also eine gewaltige Sünde gemacht. Das heißt, wer Allah subhanahu wa ta'ala etwas beigesellt, und auf diesem Glauben stirbt, dem wird Allah subhanahu wa ta'ala nicht vergeben, egal was für ein gutes Herz er hatte, egal was für gute Taten er gemacht hatte. Denn wie gut kann eine Person sein, die das größte Unrecht tut, das man tun kann? Wie Luqman zu seinem Sohn sagte, O mein Sohn, geselle Allah nichts bei, denn Schirk, diese Beigesellung, ist fürwahr ein gewaltiges Unrecht, wenn nicht sogar das gewaltigste Unrecht, das man tun kann. Es ist das Schlimmste, was einer tun kann. Wie kann eine Person gut sein, die Allah subhanahu wa ta'ala, die gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala ein Unrecht tut? Deswegen, wer Schirk macht und so stirbt, dem wird Allah subhanahu wa ta'ala nicht vergeben. Wer aber keinen Schirk macht und stirbt, dem vergibt er, wem er will. Und wer Schirk macht, Der hat wirklich eine gewaltige Sünde gemacht. Dann bringt er den nächsten Vers, wo es heißt, Allah vergibt gewiss nicht, dass man ihm etwas beigesellt, doch außerdem vergibt er, wem er will. Und wer Allah etwas beigesellt, der ist fürwahr weit abgeehrt. Ja, wer Allah subhanahu etwas beigesellt, egal was es ist, der ist weit abgeehrt. Der ist weit weg von der Wahrheit, subhanallah. Egal wie gut diese Person anscheinend ist. Und er bringt den nächsten Beweis, wer Allah etwas beigesellt, dem verbietet fürwahr Allah das Paradies und dessen Zufluchtsort, also Ende, wird das Feuer sein. Wer Allah subhanahu wa ta'ala etwas beigesellt, wer Schirk macht, wissentlich und so auch stirbt, der wird das Paradies nicht betreten. Das ist unser Glaube und so geben wir das auch gerne wieder. Dafür müssen wir uns nicht schämen, weil diese Sache, wer etwas Allah beigesellt, ist für uns ein großes Unrecht. Und wir stehen dazu, weil Allah subhanahu wa ta'ala sagt das auch im Koran. Und wer so stirbt mit diesem Glauben, und er wusste diese Sache, dass das falsch ist, der wird niemals das Paradies betreten und sein Ausgang wird das Feuer sein. Und als nächstes Beweis bringt er aus der Surat al-Hajj als Anhänger des rechten Glaubens gegenüber Allah, die ihm nichts beigesellen. Also wer den rechten Glauben hat, wer den richtigen Glauben hat, die gesellen nicht Allah subhanahu wa ta'ala etwas bei. Die sagen nicht, dass Allah ein Kind hat, dass eine Frau hat, dass er Töchter hat. Nein, Allah subhanahu wa ta'ala ist einzig und allein. Und wenn einer Allah etwas beigesellt, so ist es, als ob er vom Himmel herunterfiele und er dann von den Vögeln fortgerissen oder vom Wind an einen fernen Ort hinabgeweht werden würde. So sinngemäß ist dann die Übersetzung hier. Also so schlimm ist das, wenn man Allah subhanahu wa ta'ala etwas beigesellt. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, das Recht Allahs gegenüber seinem Diener ist, dass man ihm alleine dient und ihm niemals etwas beigesellt. Das ist das Recht von Allah subhanahu wa ta'ala, dass du ihm niemals etwas beigesellst, ihn einzig und allein anbetest. Und wenn du das tust, sagt er hier, das Recht des Dieners gegenüber ihm ist, keinen zu bestrafen, der ihm nichts beigesellt. Allahu Akbar. Und das kommt in den Hadith, in den bekannten Hadith, und es gibt verschiedene Überlieferungen dazu. Das heißt, wenn du Allah subhanahu wa ta'ala nichts beigesellst und ihm sein Recht gibst, dann wird er dir dein Recht geben, wenn du ihm nichts beigesellst, dass er dich nicht bestraft. Wobei man hier bedenken muss, dass das Bestrafen hier die ewige Bestrafung gemeint ist. Denn natürlich, wenn jemand nicht gebetet hat, niemals in seinem Leben gebetet hat oder nur selten gebetet hat, der schlecht war oder der vielleicht ein Mörder war, trotzdem Muslim, der ein Sünder war, der eine Unzucht begangen hat und nicht bereut hat und nicht seine Sühne gezahlt hat in diesseits, der wird im Jenseits dafür seine Strafe bekommen. Aber es geht darum, dass man das ewige Paradies nicht verliert und nicht für immer bestraft wird. Na, dann sagt der Autor hier, beim Austreten aus dem Islam mit dem großen Schirk sind diejenigen, die ihren Schirk bekannt geben, gleich wie die Mushrikin der Quraysh. Mushrikin, das sind jene, die Schirk machen. Also in dem Fall Polytheisten oder Beigeseller, wie man das gerne sagen möchte. Und die zu der damaligen Zeit der Quraysh gelebt haben, die sind so ähnlich wie die. Und denjenigen, die ähnlich wie sie sind und so wie denjenigen, die ihre Schirk verstecken, sind wie die Heuchler. Also jene, die eigentlich daran gar nicht glauben, aber sie verstecken das, weil sie haben Angst vor irgendetwas anderem, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Also sie haben Angst vor der Herrschaftsgewalt zum Beispiel oder andere Gründe. Sie wollen den Islam von innen zerstören. Sie schicken sozusagen V-Männer rein, je nachdem. Die werden als Heuchler bezeichnet. Er sagt dann hier, die Betrüger sind, die den Islam zeigen und den Kufr verstecken. Also sie zeigen nach außen hin, dass sie Muslime sind, aber im Herzen sind sie nicht Muslime. Und das können wir natürlich als 0815 Muslime, das können wir Menschen, entschuldigt, das können wir Menschen gar nicht bestimmen. Diese Sache obliegt Allah subhanahu wa ta'ala alleine. Allah subhanahu wa ta'ala entscheidet, wer ein Heuchler ist. Und wer nicht, das können wir nicht entscheiden. Egal, was für Taten eine Person tut, offenkundig. Wir können nur nach den offenkundigen Taten natürlich handeln, aber wie das in seinem Herzen aussieht, das entscheidet Allah subhanahu wa ta'ala. Und er sagt dann hier dazu, bringt den Vers aus Surat al-Nisa: Gewiss, die Heuchler werden sich auf dem untersten Grund des Feuers befinden. Also die Heuchler, die das so machen, die den Islam nach offen zeigen, aber nach innen eigentlich keine Muslime sind, die werden die schlimmste Bestrafung haben. Deswegen macht euch keine Sorgen, liebe Brüder. Auch wenn es V-Männer bei euch gibt, die euch ausspionieren wollen und die den Islam zerstören wollen von innen, indem sie kommen und sie kommen unter euch und sie radikalisieren euch vielleicht sogar, sie führen euch vielleicht sogar zu Extremismus und dann dem Islam das Ganze zuzuschreiben, macht euch keine Sorgen. Allah subhanahu wa ta'ala sieht alles, Allah subhanahu wa ta'ala hört alles und sie werden in dem tiefsten Feuer sein, das es überhaupt gibt, sozusagen in der tiefsten Stufe. Naam, und dann sagt er hier weiter, und du wirst für sie keinen Helfer finden. Niemand wird ihnen helfen. Aber Allah subhanahu wa ta'ala sagt auch, ausgenommen diejenigen, die bereuen und verbessern und sich verbessern und an Allah festhalten und ihre Religion für Allah aufrichtig aufüben, jene werden mit den Gläubigen sein. Also sie sind vielleicht am Anfang Munafiqin, Heuchler, und irgendwann bereuen sie und sie wollen wirklich den Islam leben und danach handeln, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala ihnen vergeben. Denn Allah sagt, und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt das sehr oft, wenn du Allah subhanahu wa ta'ala um Vergebung bittest, dann wird er dir vergeben. Und Allah subhanahu wa ta'ala ist der Allvergebende, der Allbarmherzige. Na'am, barakallahu fikum, das zum großen Schirk. Bis zur nächsten Frage. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.